Musiker heute muss geschieden sein. Lebe wohl, du kleine Monika, noch mit dir die Äugelein. Ballerie, ballera, ballera, ballera, ballera, wenn ich wiederkomm, wirst du mein. Lebe wohl, du kleine Monika, bald bin ich wieder da. Wenn ich wiederkomm, wirst du mein.